So yesterday we caused a little stir in your heart. So gestern haben wir eure Herzen ein wenig aufgewühlt. Which was very good and necessary. Und das war auch gut und notwendig. But the Bible talks about that we should also interpret the tongue. Aber die Bibel redet darüber, dass wir die Sprachen auch auslegen sollen. It's because otherwise the church is not edified. Weil es sagt, sonst wird die Gemeinde nicht auferbaut. So interpretation of the tongue and the gift of tongue is not like the normal tongue that you can speak anytime you want. So die Auslegung der Sprache und die Gabe der Sprache ist nicht eine Gabe, die du immer brauchen kannst, wann immer du willst. None of the gifts you can express whenever you. Weil keiner der Gaben kannst du benutzen, wann auch immer du willst. Holy Spirit gives them as he wills for the edification of the body. Der Heilige Geist gibt sie, wie er möchte, zur Erbauung der Gemeinde. So the Bible teaches in 1 Corinthians 12 we should desire to interpret that gift when we use. Und die Bibel lehrt uns im 1. Korinther 12, dass wir danach streben sollen, sie auslegen zu können. So that the whole body is edified. Wieso? Weil dann der ganze Leib auferbaut wird. And as suddenly the whole body hears what the is being said in the spirit, everybody is edified. Und wenn da der ganze Leib hört, was im Geist gesagt wird, dann wird das ganze Leib auferbaut. And everybody will say, that's incredible what heaven is declaring right. Und dann werden alle sagen, wow, das ist ja unglaublich, was Himmel jetzt gerade deklariert. And then of course there's a gift of prophecy. Und dann ist natürlich diese Gabe der Prophetie. Many people have this idea that prophecy means to talk the future. Viele Leute glauben, dass es bei der Prophetie immer um die Zukunft geht. Aber das steht nicht so in der Bibel. Word prophecy, it literally means this. Sondern das Wort Prophetie heißt ganz genau, etwas auszudrücken. We prophesy by simply speaking forth what God is saying. Also prophezeien wir, indem wir einfach ausdrücken, was Gott sagt. Now, this could be regarding the past, the present, or the future. Und das könnte über die Vergangenheit, die Gegenwart oder Zukunft gehen. Es kommt darauf an, was Gott sagt. So we have to come away from this idea that the gift of prophecy is always talking about the future. Und so müssen wir von dieser Idee wegkommen, dass die Prophetie sich immer über die Zukunft handelt. Then again we limit God and we limit ourselves. Weil dann begrenzen wir Gott und wir begrenzen uns selber. Can a prophetic word be about the future? Yes. Also kann es in einer Prophetie um die Zukunft gehen? Ja. Have to be going to the future? No. Aber muss es um die Zukunft handeln? Nein. It simply means we say what God says. Es bedeutet einfach, dass wir sagen, was Gott sagt. You know, we need the gift of prophecy released in the church so much. Und es ist so notwendig, dass diese Gabe der Prophetie in der Gemeinde freigesetzt wird. We need to see in the church and we hear what God is saying and hear less what man is saying. Und es ist so notwendig, dass wir in der Gemeinde mehr hören, was Gott sagt und weniger, was die Menschen sagen. The church and not enough true words of God. Weil es hat zu viele Worte der Menschen in der Gemeinde und nicht genug Worte Gottes. Once we understand that prophecy means that God declares something right now and now he uses my mouth to speak that. Und wenn wir einmal verstehen, dass eine Prophetie einfach bedeutet, dass Gott jetzt gerade etwas sagt und mich dazu braucht, und was passiert dann? The entire body will be edified. Der ganze Leib wird gestärkt und aufgebaut werden. We need the body to be so much more edified through what God is. Und es ist so notwendig, dass der Leib viel mehr aufgebaut wird durch das, was Gott sagt. One of the great passions of my heart. Das ist einer der großen Leidenschaften meines Herzens. We really come to the place where we hear God every day together. Dass wir immer Gott hören, wenn wir zusammenkommen. You know, we've got to come away from the idea that prophesying is only to speak this personal thing to a specific person. Und wisst ihr, wir müssen davon wegkommen, dass Prophetie immer bedeutet, dass wir etwas Spezifisches für eine spezifische Person reden. You know, last time when I was in Europe. Und wisst ihr, das letzte Mal, als ich in Europa war. It was a really interesting time. Und es war eine sehr interessante Zeit. And I'm there, I'm preaching and I love to preach. Und ich bin dort, ich predige und ich liebe es zu predigen. Just you know, I just love to bless people and to edify the body. Und ich liebe es, die Leute zu segnen und den Leib zu stärken. Many times God uses me to release a prophetic word in the lives of many people. Und viele Male gebraucht mich Gott, um ein prophetisches Wort in den Leben der Leute zu freizusetzen. And I was there and I was just being sensitive to the Holy Spirit and trying to listen to him to hear what he's trying to say. Und ich war einfach dort und ich versuchte sensibel zum Heiligen Geist zu sein und zu hören, was er sagen möchte. Oh, what was incredible. Und wisst ihr, was unglaublich war? Out of nowhere. Aus dem Nichts raus. Lord released an incredible prophetic word. Hat der Herr eine unglaubliche Prophetie freigesetzt? Over any single person, but over the whole local body right there. Und nicht über eine spezifische Person, sondern über den ganzen Leib, der dort war. Many, many bodies have been powerfully transformed because a prophetic word released. Und viele, viele Gemeinden wurden kraftvoll verändert, weil ein prophetisches Wort über sie freigesetzt wurde. The word of prophet. Prophecy is to speak forth what God is saying. Und ein Wort der Prophetie ist ein Wort, das freisetzt, was Gott sagen möchte. In the airplane and suddenly God can speak through you to the person next. Und du kannst in einem Flugzeug sitzen und auf einmal spricht Gott durch dich zu dieser Person neben dir. Weil du brauchst diese Gabe im Heiligen Geist. Okay, we almost come to the end of this whole series. Okay, wir sind fast am Ende dieser Serie. I'm going to talk a little bit more about something that maybe to some of you is not new. Und ich möchte über etwas sprechen, das für viele von euch nicht neu ist. But it's something that's very important. Aber etwas, das sehr wichtig ist. Wir werden uns morgen sehen.